Die südkoreanische Zeitung Hanguk Ilbo warf am 8. Mai in einem Artikel Japan vor, in Bezug auf die Eintragung der Materialien über die Sexualsklaverei der japanischen Armee in die Liste des Welterbes gemeinerweise auf die UNESCO Druck verübt. Die Zeitung kritisierte auch die südkoreanische Regierung, die dagegen keine richtigen Schritte einleitet.